Ringgeschichte da. Genau. Ja, klar, der nimmt es ihm trotzdem die Präsenz zu beschränken. Er lässt ihn logischerweise nicht in seinen Heimatland, dann nur das einlassen wird, muss er halt zurück. Und dann würde man halt eine Anzeige schreiben wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Hierfür müsstest du prüfen, ob man Bruder schon im Bestand ist. Wahrscheinlich ja. Als er im Bestand ist, dann eine Strafanzeige. Also, du kannst Videos schreiben, wenn du willst, das ist kein Problem. Dazu müsste ich nur das Dokument dann irgendwie bekommen. Ja, wir sind jetzt gerade beim Standesamt. Wir haben hier gerade gesagt, beim Standesamt in Charlottenburg. Und würden dann Richtung Spandau fahren. Ja. Vielleicht können wir uns auf der Gesa treffen oder halt beim Laschen. Ja, wie fertig sind mit den Maßnahmen, wenn du das ja. Ja, du machst das. Die habe ich gesehen, ja. Bis gleich.